Was war das denn für ein Stöhnen gerade? So, bin ich. Das hat sich gerade angehört, so wie alter Mann hat sich gesetzt. War das so? Das? Ja, ja. Ja, ja. So ein Stöhnen, so weißt du, so. Oh, so. Oh ja, Mann, Junge. Ja. Ja, so, herzlich willkommen zu Folge 14 von mir, Rainer, Druckverlust und Kai, den German Truck Driver. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, hallo zur Folge 14. Ja, siehst du, da sind wir auch gleich drin, ne? Wir sind gleich drin. Ja. Kai, ja, jetzt erzähl doch mal, ich bin doch neugierig. Jetzt fragt er, was soll ich denn erzählen? Was soll ich denn erzählen? Was möchtest du denn? Ich bin ja bei Podcast, ich soll dir was erzählen? Ja, ja, ja. Und zwar dein neues Lied. Los. Erzähl, wie ist es angekommen? Du hast die ersten Zahlen, das, jetzt muss ich mal dazu sagen, ist glaube ich seit 2 oder 3 Tagen draußen. Also quasi Mitternacht 24. ne? Also genau 2 Tage. Ich weiß, die Zahlen sind mit Sicherheit noch nicht aussagekräftig, aber man also ich mache das immer so, ich bin so ein Statistik-Nerd, weißt du? Und ja, ja. Dann guckt man ja und jetzt würde ich gerne von dir hören, wie ist die Resonanz bisher? Also von den Kommentaren und von den Leuten, die das gehört haben, sei es auf übergreifende Plattformen, jetzt Instagram, Facebook, TikTok hin und her, überwältigend. Nice. Was mir natürlich ein Stein vom Herzen fällt, ja. Also, das glaube ich. Haben mir Leute, also wirklich auch Privatnachrichten geschrieben, dass da jede Zeile stimmt und dass ich da was Großes geschaffen habe und so, wo ich denke, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Aufrufe können natürlich immer nach oben. Also ich komme natürlich nicht mit so andere, die freitags Lieder rausbringen. Also die ganz Großen sieht man ja da nur bei, ich sag mal jetzt bei YouTube, ne, in ja, den klar. Trends. Aber ich glaube, das läuft noch super durch. Also ich glaube, also ich hoffe ja, dass zum Beispiel, ich hatte beim Fritz Radio, die haben so immer so eine Newcomer-Geschichte. Da kann dann jeder, der keinen Plattenvertrag hat, kann dann sein neuestes Lied einsenden und dann wird das, wenn man Glück hat, sonntags gespielt. Das wäre heute. Mhm. Ich hoffe ja, dass es in einem Radio gespielt wird. Und da ist es dann halt so eine Sache, ja. Also du kannst also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ehrlich gesagt, wie man ins Radio so kommt, weil es haben ja bei Volle Kraft voraus, bei dem anderen Lied von mir, das da vorkam, haben ja auch welche versucht, das beim Radio positionieren zu lassen oder gefragt haben, ob sie das spielen könnten. Und das Radio hat dieses Lied einfach nicht. Also die spielen die Lieder nicht von Spotify ab. Nee, die haben eigene Archive, ne? Genau, aber wie man da reinkommt, I don't know. Aber es wäre für mich halt mega, weil ich dafür das Lied Seite an Seite meine Ersparnisse aufgebraucht habe. Mhm. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe das selbst finanziert, alles, die Produktion, das Mastering und alles, was dazugehört. Und ja, dass ich das Geld jetzt mit dem Lied nicht reinbekomme, ist klar. Aber wenn da zum Beispiel eine Plattenfirma auf mich aufmerksam wird und sagt, hey, wollen wir mit dir zusammenarbeiten und so, da wäre schon mal was Geiles, weil ich ja noch 2 Lieder im Petto habe, ne? Mhm. Wie hast du es denn gefunden? Ich habe es richtig gut gefunden, sonst hätte ich es ja auch meinem Freund Sascha nicht gezeigt, ne? Also ich habe dir ja die Reaktion kurz weitergeschickt. Geil, und, ja, war geil. Ja, und der ist ja nur auch Vollblut-Trucker, sag ich jetzt mal so, ne? Ist halt so, ne? Und den, ja. Von dem habe ich eigentlich das Fahren tatsächlich gelernt, ne? Und wir haben also lange zusammen in derselben Firma gearbeitet, etc. Die meisten kennen ja von meinen Zuschauern mittlerweile Sascha. Und ja, ich habe ihm das völlig unvorbereitet gezeigt und die Reaktion, klar, habe ich dir dann ja geschickt, so, ne, und der war begeistert, so. Der kannte dich vorher tatsächlich gar nicht, Schande über ihn, ich weiß, aber... Ja, aber das ist ja gerade das Geile an dem, dass du mir das geschickt hast, dass der mich gar nicht kannte, also so völlig voreingenommen, es gibt ja manchmal, dass einem die Nase von dem anderen nicht passt und deswegen gleich negativ eingestellt ist, so, ne? Ja, richtig, genau. Und dementsprechend war das eine komplett neutrale Bewertung, die fand ich sehr geil, das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich habe ihn auch entdeckt bei TikTok in den Kommentaren. Ach, da hat er. Mein Sascha, den, also. Ja. Echt? Ja, da hatte er dich nochmal erwähnt, dass du das ihm vorgespielt hast. Das ist ja, da hat er mir gar nichts von erzählt. Nice, das finde ich gut. Das ja, finde ja. ich sehr gut. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe ja einen Teil des Musikvideos quasi bei TikTok hochgeladen. Mhm. Und das hat jetzt auch schon gute Aufrufzahlen. Ich kann ja mal kurz gucken, was hat es denn jetzt gerade? 37.300. Und hat ich weiß gar nicht, wie viel Herzchen, fast 4000, 73 Kommentare und dadurch einen negativen Kommentar habe ich, ich weiß nicht, auf wo es jetzt war, ob es jetzt bei YouTube war oder irgendwo da stand, cooler Text, aber Kai, singen kannst du nicht. Heute erst antworten, ja, und Musikkritiker sein kannst du auch nicht. Ja, gut, also wer singen kann und wer nicht singen kann, so das genau. Will ich gar nicht beurteilen, also kann ich auch gar nicht so, also für mich zählt immer nur der Gesamteindruck und der stimmt in dem Lied halt nun mal. So, das ist halt so, dass du jetzt nicht als Sopran auf der Bühne stehen kannst, das ist mir schon bewusst. So, ne? Also das aber, kann ein Rammstein auch nicht, wenn man mal, genau. Wenn man mal sieht, wie der angefangen hat. Ich wollte jetzt nicht auch Rammstein sagen, aber ein ähnliches, ja. Ja, zum Beispiel, die Bösen Onkel zum Beispiel. Da ist auch so, das ist ja mal musikabhängig. Also was ist Singen? Also so eine Adele oder so eine Mariah Carey oder wie sie alle heißen, das ist auch Singen, aber auf einer anderen Tonnage. Ja, das sind auch immer, also, ja, was soll ich dir sagen? Das sind immer ganz unterschiedliche Dinge. Genau. So ein Rapper kann auch nicht singen, meistens. Genau. Also es gibt genau. Ausnahmen so. Es ist ja auf meine Tonlage, die ich kann, ist ja dieses Lied gemacht. Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Richtig. Und dafür hört es sich, kann man es sich anhören und man kann mitfiebern. Und wenn ich so gesehen habe, was manche schon mit dem Song, ich weiß nicht, wie heißt das bei TikTok, wenn die das nachahmen, also quasi Lip-Sync, ne? Mhm, genau, Lip-Sync. Mhm. Und die genau das, was ich da transportiert habe, wenn das Schlagzeug dann langsam schneller wird und dann in den Choreo geht und so und dann alle so völlig so die Faust hochreißen und dann mitsingen, so, das finde ich, das ehrt mich einfach, ne? Also es ist einfach geil. Das macht einfach so Spaß, das dann zu sehen, dass Leute den Text verinnerlichen und genau auf diesen Text auch zugehört haben und so. Und das freut mich natürlich. Ja, genau. Ja, und siehst du, das war der neugierige Punkt, wo ich wirklich die ganze Zeit drauf hingefiebert habe, dich da voll zu texten. Weil, also klar, wir haben ja Privatkontakt, um das mal ganz kurz anzureißen. Aber wir unterhalten uns sehr wenig, weil wir uns das für den Podcast aufsparen wollen. Habe ich das so richtig? Tatsächlich. Ja, ne? Genau, wir unterhalten uns hier zur Podcast-Aufnahme, dann noch 10, 15 Minuten danach und dann geht jeder seine Wege, weil Rainer geht dann irgendwann live bei Twitch, ich gehe live bei Twitch. Ja, genau. Und dann hören wir uns fast eine Woche gar nicht, außer es ist mal irgendwie so ein WhatsApp irgendwas, eine Nachfrage oder wegen irgendwas. Ja, genau. Aber manchmal schickt er mir so eine WhatsApp, du stinkst. Und nein, Quatsch. das habe ich noch nie gemacht. Hat er wirklich noch nie gemacht. Aber ja, genau, weil tatsächlich hat jeder von uns so seine Sachen, die man unterhalb der Woche dann auch macht. So, jeder ist seinen Social-Media-Sachen voll beschäftigt und bla bla bla. Und auch würde es dann quasi, wenn wir jetzt unter der Woche auch Vollzeit telefonieren würden, also nicht, dass wir es nicht könnten, aber wenn wir das machen würden, dann würden wir hier gar nicht mehr sprechen können. Ja, genau. Weil dann gehen uns die Themen aus. Ist doch so. Ne? Ja, ist ja auch so. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich auch die letzte Folge auch wieder nicht promotet, ich Eierkopf. Ich auch nicht. Ich habe es voll Dienstags fiel es mir echt, ich habe doch gar nicht. Aber es hat den Zahlen keinen Abbruch getan übrigens. Die sind nämlich wieder gestiegen. Ehrlich? Ja, ehrlich. Ja, ich wollte ja einen Teilausschnitt so von so Themen, die im LKW-Bereich, wollte ich mal so raus, das Audio rausschneiden. Mhm. Und das dann bei Facebook so mit dem Cover von uns und dann einfach so einen Teilausschnitt aus dem Gespräch und dann den Link zum Podcast wollte ich machen. Das würde natürlich auch noch ein paar Aufrufe mehr generieren. Aber ist ja schön, wenn eine Steigerung dabei ist, also wenn die Leute uns hören. Das finde ich ja gut. Genau. Also die Zahlen steigen zwar jetzt nicht ins Bodenlose, aber sie steigen stetig und das finde ich mega nice. Danke dafür übrigens. Ja, voll. Also, wir müssen es ja immer in unserer Bubble rechnen, ne? Das ist ja, das passiert mir ja auch immer, dass ich mich messe mit den Bekanntesten in Deutschland und da braucht man gar nicht hingucken. Nee. Das deprimiert. das ist mir vorhin schon mal aufgefallen. Wenn ich jetzt so geguckt habe, oh, yo, 37.000 bei TikTok oder was weiß ich, YouTube-Video 7.000 oder was, echt, keine Ahnung. Mhm. Ja, wir sprechen immerhin noch über Tausende von Leuten, ne? Und wo ist man angekommen, dass man sich darüber nicht den Arsch abfreut, dass so viele Leute das, wie viele Leute gibt's, du hast es, glaube ich, mal gesagt, die streamen und keiner guckt zu oder die irgendwas machen und keiner hört's an, ne? Ja, genau. Das, und ich stelle mir auch immer vor und ich sag das auch immer noch, ich halte jetzt meinetwegen bei Twitch 20 Zuschauer immer noch für viel. Ob mir das einer abnimmt oder nicht. Aber ich stelle mir nämlich immer vor, oder stell du dir das mal vor, du stehst vor einem Klassenraum mit 20 Leuten. So, sagst du dem, der schon auf der Bühne gestanden hat, ne? Das, ja, genau, aber ich ja noch nicht. Aber ja, du weißt ja, was ich meine. Das ist was ganz anderes und das ist natürlich viel. Auch wenn du auf der Bühne stehst, da von wegen, ey, guck mal, der hat ja nur 200 Zuschauer da. Ja, dann steh aber erstmal vor diesen 200 Zuschauern, ja? So, ja, krieg erstmal 200 Zuschauer, die da dafür Geld bezahlen, dass sie dich auf der Bühne sehen. Richtig. Wollen. Oder überzeug mal auf Twitch 20 Zuschauer, dir permanent und öfter zuzugucken. Das ist schon, ich finde, das ist eine Hausnummer und das kannst du nicht mit TikTok vergleichen. Dieses schnelllebige und ja, das, guck mal, ich lade einen TikTok hoch und das erreicht teilweise mit Leichtigkeit 100.000 Klicks. Die kriege ich auf YouTube in 10 Jahren nicht. Also. Ja, das sind ja ganz unterschiedliche Plattformen. Das Thema hatten wir ja schon mal. Aber ich meine, TikTok ist halt, nutze ich jetzt zum Beispiel für die Videogeschichte, weil es eine wirklich schnell virale Geschichte ist und du damit auch viele Leute erreichst. Ne? Also ich bin jetzt nicht der TikToker. Nein, ich auch nicht. Ich absolut nicht. Also ich mache jetzt keine extra TikToks. Ne? Also das entsteht nur durch Content, den ich so oder so irgendwann mal irgendwo produziert habe. Und aber ich glaube schon, man muss auf mehreren Plattformen präsent sein. Ja. Sonst wird es gar nichts, glaube ich. Das ist ja der Alltagsstress, den man dann so als Influencer in Anführungsstrichen hat. Ja. Dass du echt permanent, ich habe jetzt eine lange, lange Instagram-Auszeit gehabt. Ich habe, glaube ich, bestimmt 6 Wochen lang keine Story hochgeladen. Mhm. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Views dann wieder, ne, in den Story-Views, weil man dann halt vom Algorithmus dann echt bestraft wird und nach hinten fällt und bla bla bla. Ja. Aber ich sag's ja ganz ehrlich, ich kann nicht permanent auf allen Plattformen gleichzeitig sein. Ich kann es einfach nicht, ich schaffe es nicht. Ich wüsste nicht, wie man das hinbekommen soll. Das ist mir auch ein Rätsel. Beziehungsweise, naja, gut, ich weiß, dass einige ihre Leute dafür haben. So, das kann ich aber nicht. Also ich kann das finanziell gar nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Genau, dass du Leute hast, die dann überall uploaden und dann dich ständig permanent überall präsent zeigen und auch grundsätzlich gehst du natürlich auch viral, wenn du zu alles und jedem eine Meinung hast. Das ist ja immer so das, was mich mittlerweile so ein bisschen annervt, das sehe ich bei YouTube, bei den Reactern oder Meinungs-YouTubern, die zu allem immer irgendeine Meinung haben. Meistens ist sie negativ zu irgendwas anderem und dadurch ihren eigenen Content schaffen. Ja, ja. Und mich nervt, dass das alle zu irgendjemanden und zu irgendeiner Tat oder zu irgendjemand, was irgendwer macht, bla bla bla, immer irgendeine Meinung haben müssen. So. Ja. Ich find's nervig. Was heißt nervig? Ja, also ich gucke mir gerne Reactions an und all sowas und auch Meinungs-YouTuber, aber nicht alle. Also es gibt da einige wenige, mein Lieblings-Meinungs-YouTuber, wenn man ihn so nennen soll, ich nenne ihn einfach mal Reaction-YouTuber, ist Stay. Ich gucke gerne Stay, weil er sich ausdrücken kann. Mir gefällt halt das Komplettpaket, weißt du, was ich meine? Und seine Meinung greift zwar nicht immer mit meiner irgendwie überein, aber das ist halt oft so, ne? Das natürlich, ich kann mir jetzt so lange einen Meinungs-YouTuber oder auch einen Reaction-YouTuber raussuchen, der mit mir natürlich irgendwie fast zu 100% kompatibel ist, was die Meinung angeht. Aber will ich das? Wollen das die anderen Zuschauer? Und ich glaube, das ist nämlich der Punkt. Aber gut, das ist jetzt ein Thema. Ich glaube, wenn wir da jetzt einsteigen, dann sind wir in 7 Stunden noch nicht fertig. Also von meiner Seite zumindest. Naja, wir reden ja auch hier immer freie Schnauze quasi. Ja. Deswegen kann man auch schlecht abschätzen, was interessiert die Leute jetzt mehr? Sind es mehr die theoretischen oder die branchenspezifischen Themen, also rund ums LKW fahren, oder kann man auch noch ein bisschen in die Social-Media-Welt abtauchen oder soll es mal ein bisschen was Politisches sein oder irgendwas? Deswegen hatte ich ja gesagt, die sollten dir bei Instagram mal schreiben oder so, was sie wollen, was wir sagen sollen. Aber wenn sie so jetzt keine negativ oder auch keine weitere Reaktion ist, dann hören sie uns so an und sind anscheinend mit dem, was wir so erzählen, zufrieden. Ja, weiß ich nicht. Genau. Also wir haben bis jetzt, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen, dann ist es durchweg positiv. Bis jetzt noch nichts Negatives, bis auf, was heißt negativ, war der eine Kommentar, du erinnerst dich vielleicht, ja auch nicht. Also machen wir halt einfach so weiter, weil dann müssen wir uns auf die Zahlen verlassen und die sagen, let's go. Ne? Ja, und ja. Genau, und ich habe jetzt gerade eben wieder das Handy gerade erst in die Hand genommen und habe festgestellt, nein, wir haben keine Nachrichten Sehr gut. über Insta bekommen. Ja, okay. Dann mach ich mal, was glaubst du denn jetzt mit dem Antrieb der LKWs? Also ich würde da jetzt nochmal gerne drauf zurückkommen. E-Mobilität, Brennstoffzelle, Verbrenner. Was ist deine Meinung, wo geht denn jetzt die Richtung hin? Also die Richtung wird langfristig auf jeden Fall, langfristig gesehen zumindest mit 100%iger Sicherheit Richtung Wasserstoff gehen. Ja. Die kurzfristige Variante sieht voll elektrisch aus. Und glaubst du, wir kriegen das hin? Das, also ich weiß nicht, also wenn man den Tests Glauben schenken darf, und ich gehe jetzt mal davon aus, dann wird es im Nahverkehrsbereich auf jeden Fall Fuß fassen können. Also ja. Okay. Im Fernverkehrsbereich sehe ich vollelektrische Antriebe nicht. Ich weiß gar nicht, wie unser Land das schaffen möchte. Weil wenn man, ist so ein Buch rausgekommen von so einem Professor, der gerade mit Energie und etc., Doktor, Professor, ich kann dir das Buch jetzt gerade nicht sagen, da hat er gesagt, dass wir auf eine quasi, ich sag's mit meinem Wort, eine Katastrophe zusteuern, als Deutschland den Alleingang von allen anderen wählt, ne? Also jetzt europatechnisch, weil wir haben eine Stromkrise, wir haben eine Energiekrise und wir in der Energiekrise streben wir es jetzt an, noch mehr Strom zu verbrauchen, weil E-Mobilität soll weiter ausgebaut werden und etc. Und ich frage mich, wer soll das am Ende alles bezahlen können? Das ist die Frage, richtig, genau. Es ist ja so schon, wir waren einkaufen, da kostet eine Gurke. Ja, eine Gurke. Mhm. 2,20 Euro. Ja, ich kann mich noch an Preise erinnern, da waren die im Centbereich, ne? Ja, ich kann mich auch beim Tanken noch erinnern, da waren wir in unter einem Euro. Ja. So, und ich frage mich, wie man das alles noch bezahlen soll. Also, Es ist, guck mal, DHL, wie gesagt, hat man jetzt mal auch da jetzt mit ihrem Streik, ich weiß nicht, wie weit sie gekommen sind, also sie wollen ja mindestens 500 Euro mehr im Monat haben. Mhm. Bei uns tut sich nichts großartig und Die Inflation steigt und steigt und steigt und wir verdienen jeden Monat weniger. Aber wir hatten das Thema ja auch schon, wo ich gesagt habe, interessiert es irgendwie keinen LKW-Fahrer. Ich weiß nicht, auf was sie warten. Also auf den, die warten auf den Super-GAU, ne, um das mal so auszudrücken. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, es muss wahrscheinlich einen geben, der die Massen mobilisiert und dann mitzieht, mitreißt und dass dann Hoffnung schimmert, da ist. Das hatten wir jetzt mal bei ein paar LKW-Demos, aber es ist ja dann wirklich ganz schnell wieder abgeflacht. Ja. Weil die mir auch gesagt haben, an der Demo, wo ich da war, die LKW-Fahrer ziehen nicht mit. Ich hatte da aber auch dazu eine relativ interessante Aussage gestern bei mir im Discord. Und zwar glaube ich, und ich glaube, das spiegelt nämlich so den Durchschnitts-LKW-Fahrer wieder. Und es ging da um so eine kleine Meinungsverschiedenheit, die ich mit meinem Chef hatte, um das mal ganz kurz anzureißen. Ich fange nicht Montag an, wieder zu fahren, sondern eine Woche später, weil mein Chef sich nicht in der Lage fühlt, ohne eine schriftliche Bestätigung von meinem Neurologen, mich wieder einzusetzen. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Und da schrieb auf jeden Fall einer dazu, dass das für ihn ein Kündigungsgrund wäre, ja, um dann die Firma zu wechseln. Wegen dieser Unstimmigkeit, und das ist ja nur eine Unstimmigkeit, mir passt das natürlich nicht, weil ich schon ein halbes Jahr zu Hause hocke und jeder, der arbeitet, kann das nachvollziehen, dass nach einem halben Jahr wirklich die Luft raus ist zu Hause. Ne? Und das ist ein finanzieller Punkt. Das kommt noch dazu, der finanzielle Aspekt, ne? Weil Krankenkassengeld zum Beispiel 65% und so weiter, ja. Social Media brauchen wir gar nicht drüber reden, da passiert gar nichts mehr. So, was ich damit sagen wollte. 65% und du hast keine Spesen, also da fehlt dir echt eine Menge Geld. Ja, genau, Spesen fallen natürlich auch weg, genau. Die auch viele LKW-Fahrer immer mit reinrechnen. Tut das bitte nicht, Freunde, tut das nicht. Egal, das auf jeden Fall, das spiegelt für mich, dass diese Diskussion gestern, diese kurze Diskussion im Discord, spiegelt für mich wieder, dass der Durchschnitts-LKW-Fahrer, ne? Es gibt ein Problem, okay, dann halte ich die Fresse und wechsle die Firma, wo dieses Problem nicht existiert. Dann taucht da aber wieder ein anderes auf. Der LKW-Fahrer hält wieder die Klappe und wechselt wieder die Firma. Weißt du, was ich meine? Und so spiegelt sich das nämlich komplett durch. Was wiederum bedeutet, keiner von den LKW-Fahrern, von diesen Durchschnitts-LKW-Fahrern, so nenne ich die jetzt, das soll jetzt nicht böse klingen, und dann wird sich halt einfach nichts ändern. Weißt du, was ich meine? Das, ja, eine reine Konfliktbewältigung. Das, richtig, genau. Das heißt, okay, ich verdiene jetzt hier zu wenig Geld, dann gehe ich halt zur nächsten Firma, wo ich eventuell ein paar Euro mehr verdiene. So, ja. Das heißt, der Fahrer hält die Klappe, wechselt die Firma, ist dann erstmal wieder zufriedengestellt, weil er ein paar Euro mehr verdient. Und also das ist nur so ein Gedankenspiel von mir. Weißt du, was ich meine? Ich weiß natürlich nicht, ob das wirklich so ist, aber das kommt mir halt so vor. Also aus deiner Erfahrung und Unterhaltung mit Kollegen oder was du halt so mitbekommen hast. Genau. So. Geh ich auch mit. Also bei Dutrans haben wir es jetzt zum Beispiel auch gelöst, weil ich ja auch wieder fahren werde. Aber ich habe halt so das Problem, und da darf ich, soll das sogar offen kommunizieren. Ich muss ja A, Content für meinen Kanal schaffen. Das heißt, die LKW-Vlogs, die finden ja alle mal nice. Und aber es gibt halt jetzt diese keine Tour heimatnah bei mir hier im Moment. So, dann gibt's ja mal zwei Möglichkeiten. Entweder man trennt sich dann von der Firma oder die Firma trennt sich von dem Fahrer. Oder wenn man halt wie ich 8 Jahre bei der Firma immer gute Arbeit geleistet hat und beide Parteien zufrieden sind, findet man irgendeine Lösung. Die haben wir jetzt, ich war am, wann war ich denn? Am Donnerstag hatte ich dann, ich habe ja 3 Auflieger abgeholt bei Dutrans. Neue von Schmitz, Cargo Bull. Und da habe ich jetzt eine, wir schreiben meinen Arbeitsvertrag jetzt um in eine Dreiviertelstelle. Ne, das heißt, ich arbeite 2 Wochen für die Spedition und 2 Wochen kann ich jetzt meinen künstlerischen Sachen nachgehen. Das ist für mich als solches eine wunderbare Lösung, weil A, kann ich Content für meinen YouTube-Kanal machen. Und ich habe Zeit, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwann mal wieder einen Live-Auftritt mache oder zum Beispiel Videodrehs, also zum Beispiel, wenn ich für Dutrans Zugmaschinen demnächst abhole von Mercedes, glaube ich, wird es sein. Oder wir ja eine Auslandstour planen mit dem Fernsehen und hin und her. Das heißt, in diesen 2 Wochen, wo ich dann nicht, also arbeite ich dann auch für Dutrans sozusagen, aber ich nehme dann so Special-Sachen wahr. Ja, also hier, so entweder die Woche da, wo ich dann nicht auf der Linie bin, da fährt dann eine Aushilfskraft quasi, der fest bei uns eingestellt ist, der fährt dann da für die Zeit für mich, in den 2 Wochen, wo ich da nicht fahre, und dann fahre ich wieder 2 Wochen, also immer nur 2 Wochen sozusagen, eine Dreiviertelstelle. So sind alle Seiten, also so gebe ich meine Arbeitskraft für Dutrans noch hin, ich kann so Special-Sachen machen, zum Beispiel, wenn jetzt IAA wäre oder was weiß ich, ne, so, dann kann ich in den 2 Wochen, wo ich nicht jeden Tag die Linie fahre, sondern 2 Wochen Special-Sachen machen kann, da kann ich dann meine entweder Auftritt oder Special-Touren fahren und so. Und das ist halt eine geile Lösung. Ne? Anders, wie du gerade gesagt hast, wenn man da nicht in einer anderen Lösung arbeitet, dann hieß es dann, ja, die Firma verlassen und so ganz kam und da habe ich gar keinen Bock drauf. Genau, nee, ich nämlich auch nicht. Und guck mal, ich bin jetzt 12 Jahre, glaube ich, in ein oder derselben Firma, im Familienbetrieb noch länger. Ja, krass. Da wechselst du nicht einfach. Das ist, ne? Also das, ich habe ja schon vom Vater zum Sohn gewechselt. Das, also für mich war das ein Wechsel. So, und ja. Für die Firma war das kein Wechsel, ne? Das war ein Abteilungs-Change irgendwie so, ne? Aber du rennst ja nicht gleich zur nächsten Firma, nur weil ein kleines Problemchen auftaucht. So. Das, ich kenne genug Leute, die das so machen. Und wie gesagt, gestern dieser kleine Vorfall, der hat mir das wirklich erstmal bewusst gemacht, weil vorher habe ich das immer nur so hingenommen, ne? Ich denke, komm, mach mal und so. Und ja, und das ist der Grund, warum halt auch so viel nicht passieren wird, ne? Die LKW-Fahrer werden hier nicht streiken oder hey. Die werden auch nicht auf die Barrikaden gehen oder sonst irgendwas. Es ist ja schön und gut, dass mal eine Demo in Köln stattfindet, aber das ist in dem Fall nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Ah ja, es geht nicht. Es wird nichts passieren. Es wird nichts passieren. Genau. Und das ist das Erschreckende, ne? Und jetzt sind wir aber voll vom Thema abgekommen, ne? E-Mobilität und ja, aber das ist ja auch egal. Also ich denke mal, die Leute, die jetzt gerade zuhören, die werden dann im Kopf nicken oder schütteln oder was weiß ich, weil das ist ja Sinn eines Gesprächs, dass man auch mal ganz kurz auf ein anderes Thema kommt. Ich finde das gar nicht so schlimm. Wir müssen es ja nicht so machen wie andere Podcasts, die stur ein Thema nach dem anderen abarbeiten. Nee, genau, das stimmt. Das können wir ja machen, wie wir es für richtig halten. Ja. Wie gesagt, ich sehe halt ein Problem, zur E-Mobilität nochmal zurückzukommen, weil es ist ja ein altes Thema. Ich weiß nicht, wie die Regierung das hinbekommen möchte. Ich bin da sehr gespannt, aber ich finde es halt wirklich erschreckend, wenn man, also es ist paradox, wenn man mitten in einer Krise von einem, von, sagen wir mal, von einer Ware, die ist jetzt Strom genannt, die Ware Strom, man steckt da mitten in der Krise, muss teuer von woanders einkaufen und so, schalten dazu dann noch die Atommeile ab, wobei andere Länder welche dazu bauen. Wir bauen alles zurück und verlassen uns nur auf erneuerbare Energie, was die Preise nach oben steigt und wir sowieso so wenig davon haben und so weiter und so fort und wollen dazu dann noch mehr Stromverbraucher noch mit einfließen lassen. Also wir werden dann noch mehr Strom verbrauchen, obwohl wir von Strom sowieso schon so wenig haben. Also das macht, ja. Ich bin da nicht der Experte, aber für mich mit einem klaren Menschenverstand ist das jetzt, da muss man von abgehen und sagen, okay, noch ist die Zeit nicht, wir brauchen noch ein paar Jahre dafür. Und da wir gerade eine Kriegskrise haben, sowieso müssen wir es erstmal stoppen. Aber unsere Regierung sagt, nee, wir lassen uns von dem Weg nicht abbringen und das halte ich für echt einen Fehler. Ja, also ich weiß nicht, ob der, sagen wir mal so, das Ziel, was die verfolgen, finde ich schon gut, ja. Ja. Der Weg dahin, den sehe ich aber nicht. Und ich denke oder ich hoffe, dass die sich da mit der Wissenschaft mal richtig eng zusammensetzen. Und das nicht nur mit der deutschen oder europäischen Wissenschaft, sondern weltweit. Und ich denke, das wäre ein Ansatz, wo man sagen könnte, okay, das könnte man hinkriegen, eventuell, vielleicht. Und aber bisher haben die Wissenschaft in seltensten Fällen mit einbezogen. Und das ist das, was mich immer so erschreckt, ne? Ja, der Punkt ist ja, dass wir uns mittlerweile auf die Fahne schreiben, wir gehen immer den Weg alleine und hoffen dann, dass alle mitziehen. Das Problem ist aber, wenn wir jetzt so weitermachen mit unseren hohen Energiekosten, dann fällt für uns ja auch quasi die Industrie weg. Ja, also der Amerikaner hat es zum Beispiel schon richtig gemacht, indem er gesagt hat, diese E-Mobilitätsprämie bekommt man nur, wenn man ein E-Auto kauft, welches komplett in Amerika gefertigt wurde. Ne? Wenn das nicht der Fall ist, dann kriegst du dafür auch keine Prämie, also keinen Kaufanreiz. Und nicht wie bei uns, dass wir von irgendwo bla bla bla die alles ins Land kann und dann hier zusammenschrauben, dann Made in Germany Stempel draufpacken und dann kriegst du die Prämie. Da sagt der Amerikaner, nee, er möchte seine eigene Wirtschaft stärken, die eigenen Zulieferer, bla bla bla. Ja. Und wir gehen da wieder einen eigenen Weg und ich halte das ehrlich gesagt echt für einen Fehler. Also A mit der Industrie, weil wenn die Strompreise oder die Energiepreise so hoch sind, dann kann man nicht günstig wirtschaftlich produzieren und dementsprechend heißt es, BMW zum Beispiel baut ein neues Werk in Amerika, aus dem ganz einfachen Grund, weil sie dann in Amerika die Autos für die Amerikaner bauen, weil importieren ist dann halt nicht mehr. Also ist schon, aber die Kunden kriegen die Prämie dafür nicht, also macht das keinen Sinn. Also zieht zum Beispiel ein großer Industrie, also nicht alles von BMW, aber eine große Firma wird dann da gebaut, schafft da neue Arbeitsplätze, fördert da quasi finanzielle Einnahmen durch Steuern etc. Und wir gucken dann in die Röhre hier. Und ein wichtiger Punkt noch, dann kannst du gerne deine Meinung dazu sagen. Wir sind ja weltweit bekannt seit Jahrhunderten als die Autobauernation. Wir bauen im Verbrennersegment die besten Autos der Welt. Ja. So. Und jetzt wollen wir unserer Automobilindustrie, die einer der stärksten Säulen in diesem Land sind, sei es mit Arbeitsplätzen, sei es mit Steuereinnahmen, sei es mit Innovation, Technik und so weiter, den wollen wir jetzt quasi in den Kopf abschneiden, indem wir sagen, hey, jetzt nur noch E-Autos, Verbrenner weg. Und der Unterschied ist aber, dass E-Autos fast jeder bauen kann, weil da nicht mehr so viel Technik und Know-how drin steckt wie in der Verbrennertechnik, die auf Jahrhunderte Wissen und Ingenieurskunst zurückdatiert ist, weil so ein E-Auto, das kann auch, keine Ahnung, irgendein Land bauen, weil da ist halt auch nicht mehr so viel Technik drin, als solches meine ich jetzt, ne? Ja, ist richtig, genau. Das heißt, man schadet oder man führt dazu, dass unser Know-how der Verbrenner und unsere Automobilindustrie, das kostet Tausende von Menschen die Arbeitsplätze. Die ganzen Zulieferer, die wirklich, guck mal, die sich auf Katalysatorbau spezialisiert haben, auf Kupplung, Getriebe, was alles in so einem Verbrenner drin ist. Ja, die können dicht machen, ne? Die können dicht machen. Weißt du, wie viele, ich meine, wir haben schon genug, die nicht in dieses Land in die Steuern einbezahlen. Was sollen, also wie stellen die sich das in der Regierung vor? Du musst doch gucken, okay, wenn wir das jetzt machen, schaden wir unser Land viel, viel mehr, weil so viele Leute dann arbeitslos werden und irgendwann, die können nicht alle auf in irgendwelche anderen Firmen anfangen, weil, also irgendwann ist zu. Und ich finde, man schadet uns hier in höchstem Maße. Ich glaube, dieses Ausmaß kann man sich noch nicht ganz vorstellen, was da auf uns zukommt, meiner Meinung nach. Ja, also das sehe ich ja ähnlich. Also wirtschaftlich ist das ein Desaster, auf jeden Fall. So. Ist es vermeidbar? Das ist die Frage, ne? Und ich glaube fast nicht. Also, na klar ist das scheiße für die ein oder andere Firma, aber warum können die sich nicht umorientieren? Weißt du, was ich meine? Jetzt zum Beispiel Firma XY produziert jetzt noch oder hat Katalysatoren entwickelt. Warum steigen die nicht mit ein ins in den Elektromotorteile Zulieferer, was weiß ich, was dafür alles gebraucht. Weißt du, wie ich das meine? So, also ja, ich bin jetzt kein Experte, aber theoretisch ganz klar, dass man sagt, okay, man baut jetzt irgendwas anderes, aber jetzt kommen viele Faktoren zusammen. Also A, so eine Industriezweig, der zum Beispiel Katalysatoren herstellt, der hat ja entsprechende Gerätschaften, Motoren, Maschinen, die Hunderte oder Millionen an Euro kosten, da drin stehen. Und genau. Was soll er mit denen machen? Bei eBay Kleinanzeigen verticken? Ja. Also seine ganze Produktionskette müsste er mit Investitionen umstellen. Und dann ist ja noch nicht mal gesagt, das, was er jetzt da baut, sagen wir mal, er baut jetzt ein spezielles Teil für ein E-Auto. Mhm. Irgendwas. Sagen wir einfach das Originalste. Er spezialisiert sich auf Batteriebau. Mhm. So, jetzt kommt aber jemand aus China und der bietet die ganzen Dinger 20-30% günstiger an, weil da die Lohnnebenkosten günstiger sind, unter anderem in China als hier in Deutschland. Genau. So, jetzt hat er sein letztes Erspartes genommen, hat reinvestiert und dann kauft ihn keiner der Automobilhersteller die Batterien ab, weil man sie in China 30% günstiger bekommt. Dann ist er pleite. Ja, und wenn man das eventuell subventionieren sollte. Man muss es so machen wie die Amerikaner. Und irgendein Politiker hat das auch mal gesagt, wir müssen mal langsam davon wegkommen, wenn wir Entscheidungen treffen, die nur aus dem eigenen Land oder den eigenen Zulieferern oder den eigenen Firmen zugute sind und das Ausland da benachteiligt wird, dann hat das nichts mit irgendeiner Vergangenheit aus irgendeinem Kriegszustand von früher zu tun, sondern man muss es so machen wie die Amerikaner, American First, was Trump damals gesagt hat. Man muss es so sagen, wie die Amerikaner es jetzt machen unter Biden, ein E-Auto kriegt nur, keine Ahnung, 6.000 Euro Subvention, wenn du ein E-Auto kaufst, was komplett hier in diesem Land gebaut wurde und nicht Teile im Ausland und hierher gefahren wird, dann hier zusammengeschraubt wird und dann kommt da Made in Germany drauf, sondern es muss hier komplett gebaut werden. Und man muss solche Anreize schaffen. Ja, aber ich weiß auch gar nicht, wie der Amerikaner das realisiert, weil wenn ich jetzt sehe, dass zum Beispiel ein Chiphersteller wie TSMC über 50%, ich glaube 52% Marktanteile hat, die werden ihre Chips mit Sicherheit von TSMC beziehen. Also, schwierig, weißt du, was ich meine? Also es gibt meiner Meinung nach keine amerikanische Chipproduktion. Also verbessert mich, wenn das so ist, aber ich meine nicht. Das weiß ich nicht. Also ich kenne halt nur, aber es kann ja sein, dass es da so kleine Detailausnahmen gibt. Mhm. Aber auch da lassen wir uns ja auch komplett, gerade was Thema Chip, lassen wir uns ja da komplett vom Ausland auch abhängig. Ich glaube, die meisten Chips werden ja in Taiwan gebaut, ne? Ja, genau. Ist es Taiwan? TSM? Jetzt muss ich gucke nebenbei nach. Erzähl ruhig weiter. Okay. Und zwar habe ich jetzt vor kurzem auch einen interessanten Bericht gehört, dass halt die vorübergehend oder meisten Chips in Taiwan gefertigt werden. Und wenn jetzt der Chinese Taiwan überfällt, ja, dann entscheidet der Chinese, welche, dann hat er eine Monopolstellung. Dann entscheidet er, welche Chips noch nach Europa, nach Deutschland gehen und welche nicht. Und dann kann dann quasi uns auch so den Hahn abziehen, indem wir dann keine Chips bekommen und dann keine Halbleiter. Wir haben das Halbleiterproblem gehabt. Das heißt, wir kommen nicht drum herum, und das muss man langsam mal begreifen, dass wir, so wie jedes andere europäische Land, muss seine Güter größtenteils selber produzieren, wenn nicht so produzieren können, dass im Notfall wir weiterhin agil bleiben. Ja. Und mit diesem Kriegszustand jetzt hier in Europa hat natürlich niemand gerechnet. Deswegen war auch unser Militär auf dem Minimum runtergespart, was sich jetzt für einen Fehler rausgestellt hat. Und man muss jetzt leider wieder umdenken. Man muss immer, also das fällt, glaube ich, unserer Regierung am schwersten, mal ans eigene Land denken. Mhm. Und wenn jetzt Herr Habeck zum Beispiel sich da hinstellt und sagt, ja, wir müssen die Steuern erhöhen, dann frage ich mich ganz im Ernst, wir haben schon den höchsten Steuersatz mit auf der ganzen Welt. Dann muss vielleicht mal Herr Habeck und Frau Baerbock mal weniger für Friseur- und Fotoleute im Jahr ausgeben, was ich eine absolute Frechheit finde. Das ist eine Frechheit. Ja. Was kriegt die im Jahr für eine Stylistin? Also ist die nicht in der Lage, ihre Haare selber zu machen oder was? Nee, offensichtlich nicht. Und er über 100.000 oder was immer für Fototermine und so bla bla. Also es ist zum Kotzen ist das. Aber wir sollen mehr Steuern bezahlen, ja? Da muss man leider auch wirklich mal so sagen, dann muss mal weniger Geld ins Ausland gehen, sondern muss es mal im eigenen Land weiterverarbeitet werden, das Geld. Ja. Aber wieder Steuererhöhung, Alter. Gerade die Berufe im Niedriglohnsegment, wie auch unsere einer ist. Ja. Ja, die gehen doch am Stock irgendwann. Ja, klar. Und du schürst damit auch die innere Unruhe. Also das spaltet die Gesellschaft. Also das so kann es ja nicht weitergehen. Und es ist eine Endlosspirale, weil umso höher die Lohnnebenkosten, umso mehr Gewerkschaften von sämtlichen Berufsgruppen müssen mehr Lohn haben für ihre Angestellten. Und das heißt, die Endprodukte werden auch wieder teurer. Das heißt, jeder zahlt dann auch wieder mehr für, keine Ahnung, für die Butter oder für irgendwas, bla bla bla. Ja, klar. Also das ist ein Teufelskreis. Ja. Ja. Eine Spirale halt einfach, ne? Das ist so. Ja. Und ich sehe halt, und deswegen muss man gerade auf den, man muss gerade auf den, also der Grundkurs mit der E-Mobilität und sauber und bla bla, bin ich komplett bei dir und ist auch cool. Ich habe auch ein E-Auto schon Probe gefahren, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Mustang Mach-E. Ja, den Mustang Mach-E habe ich leider noch nicht gefahren, aber E-Auto also, allgemein, das macht so Spaß, oder? Macht so ehrlich, Spaß. Bin auch so dabei. Aber wenn das Auto so teuer ist. Ja, ja. Ja, man muss es sich auch erstmal leisten können. Also ja. Ich habe immer so das Gefühl, dass die Regierung der Meinung ist, wir wollen nicht. So, da gibt's immer welche, die sagen, ich will meinen Verbrenner nicht aufgeben. Klar, ist ja logisch, ne? Das ist halt eine Sache, das ist vollkommen normal. Aber die meisten können einfach nicht. Und was machen die denn dann? Jetzt sagen wir mal, jetzt hier ein LKW-Fahrer, der gerade angefangen hat, der hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen gebrauchten Golf 3 oder Golf 4, weil der gerade am Anfang ist und baut sich gerade sein Leben auf hin und her, hat nicht mehr Geld, um sich einen Neuwagen zu kaufen. Ist ja normal. Mhm, klar. Also Neuwagen könnte ich mir auch nicht auf die Schnelle leisten, das ist so. So, jetzt mal allgemein. Es gibt ja viele LKW-Fahrer, die kommen dann gerade so über die Runden hin und her, die haben dann so eine alte Kiste, mit der sie halt zur Arbeit fahren und zurück hin und her. So. Ja. Jetzt ist der Sprit einfach teurer geworden. Kostet 2 Euro der Liter, sagen wir mal einfach so. Und jetzt fangen die dann irgendwann an, Verbrenner dann aus den Städten zu verbannen oder dann wird der Sprit vielleicht noch teurer, die Steuern werden noch teurer, weil du einen Verbrenner fährst, weil du ja ein böser Mensch bist. Dann frage ich mich, wie sollen denn Niedriglohngruppen noch zur Arbeit kommen? Wie sollen die denn noch weiter arbeiten gehen? Am besten ist, du bleibst dann zu Hause und beantragst Bürgergeld. Ja, aber ich sag ja, ich bin, was Wirtschaft angeht, jetzt kein Experte. Aber wie hat man denn früher den Spagat geschafft? Also ich kann mich grob dran erinnern. Also ich rede jetzt so vom Pferdefuhrwerk zum Auto, weißt du? Ich weiß, ich habe das irgendwie so in Erinnerung, dass, glaube ich, Henry Ford das Ganze revolutioniert hat, damit ein Auto für jedermann erschwinglich wird. Ferdinand Porsche. War das nicht in Zusammenarbeit mit? Ja, die haben, genau, und also zum Beispiel hat VW den Volkswagen gebaut. Daher genau, kommt das, der Name Volkswagen. Genau, das war ja noch später. Ich meinte ja, ja. Jetzt. Achso, du meinst jetzt technologisch diesen Quantensprung. Naja. Genau, richtig. Und das war ja das mit dem Modell T von Ford, ne? Das erste Mal Fließbandproduktion etc., damit das billiger wird. Und ich glaube, dass wir so eine, also im weitesten Sinne genauso eine Innovation brauchen für Neufahrzeuge der neuesten Technologie, also sprich Elektro- oder meinetwegen auch Wasserstoffautos, dass wir da irgendwo ansetzen müssen, irgendwas zu revolutionieren, das hört sich jetzt blöd an, aber ansonsten wird sich die Hälfte von Deutschland nicht so ein Auto leisten können. Wenn nicht sogar also über die Hälfte, sagen wir mal 75%. Ja, meine Meinung ist, dass es wie folgt ablaufen wird, dass Leute, die in Städten wohnen, kein Auto mehr haben werden. Und dass man darauf hinaus möchte, weil es ist ja auch gar nicht irgendwo möglich, wie sollen denn die ganzen Leute in den Großstädten, sagen wir mal Berlin, Hamburg oder wie sie alle heißen, wie sollen die denn ihre Autos laden? Also so viele Ladeterminals gibt's doch gar nicht. Das bedeutet, da wird ja der Nahverkehr wird ja massiv ausgebaut. Das heißt wirklich, Städte-Menschen werden auf lange Sicht irgendwann kein Auto mehr haben. Und nur die vom Land kommen, so wie meine Wenigkeit, die sind aufs Auto angewiesen, weil der Nahverkehr einfach nicht ausgebaut ist. Das ist meine Theorie. Also ich glaube aber, das wird nicht so weit kommen. Also glaube ich nicht. Weil, guck mal, der Gebrauchtwagenmarkt, der steigt ja auch, was die E-Autos angeht. Und die werden ja auch immer, also wenn man sich jetzt die Preise anguckt, die fallen schon von den Elektroautos, ne? Das ist so. Was mich allerdings erschreckt, und da kommen wir wieder zu dem Thema eigene Wirtschaft und all sowas, dass die Elektroautos aus Fernost, die werden so billig hinterhergeschmissen Genau. und die sind nicht mal schlecht. Ja, Und das also. meinte ich ja gerade. Ein E-Auto kann im Prinzip jede Nation bauen, weil es nicht mehr so kompliziert ist wie ein Verbrenner. Genau, also das ist die einzige Sorge, die ich gerade habe, ne? Natürlich stellt sich der einzelne Bürger hin und sagt, ey, ich nehme lieber so ein Fernostauto. Das kostet mich die Hälfte teilweise, tatsächlich die Hälfte. Ja. Naja, Und das. das hat genau das, was das Auto, das hier gebaut wurde in Europa, kann genau dasselbe. So, Naja, und selbstverständlich. Das meinte ich ja vorhin damit, dass die deutsche Automobilindustrie, was sollen sie Innovatives schaffen, also auf den Markt bringen, dass der Autokäufer sagt, okay, ich zahle 20.000 Euro mehr für das deutsche Auto, Ja, genau. anstatt das asiatische. Also das heißt, wie soll das eine Automobilindustrie realisieren? Und ich frage mich, also Genau, das ist ja auch die ich glaube, Frage, die ich gestellt habe eigentlich, ne? Also. Mercedes wird zum, ich glaube auch Audi baut, ich glaube Audi und Mercedes werden zum Luxusautohersteller werden. Die werden diese ganzen kleinen, günstigen Autos nicht mehr bauen. Die werden nur noch Luxus- und High-Class-E-Autos dann bauen, also für die Leute mit Geld. Du Dadurch meinst, werden auch weil sie Fernost gegenüber klein beigeben? Oder warum? ja, weil sie keine Chance haben, Ja, meiner genau. Meinung Das nach. wollte ich gerade nur noch mal ganz kurz hinterfragen. Ja, genau, das glaube ich nämlich auch. Ja. Sie haben keine Chance. Sie können diesen Markt nur behaupten, indem sie luxuriös spezielle Fahrzeuge bauen, wo so Statussymbol noch ein bisschen hintersteckt. Audi, denke ich mal, wird dann den Weg auch gehen. BMW wird, weiß ich nicht, BMW wird es wahrscheinlich verlieren, weil die eh schon so günstiger geworden sind hin und her. Und wenn man jetzt sieht, dass sie im Werk abwandern nach Amerika, die werden sich vielleicht auf dem ausländischen Markt spezialisieren oder weiß ich nicht. Oder nur noch eine kleines Segment anbieten. Aber ich glaube, die deutschen Hersteller werden, also Opel wird irgendwann verschwinden, weil, also Opel habe ich jetzt, also wenn ich mir jetzt ein Auto kaufen würde, wäre jetzt ein Opel, glaube ich, das Letzte, wo ich eigentlich denken würde. Da wird mein Chef aber sehr traurig sein, wenn Opel nicht Ja, mehr ist. sorry. Also. Also sorry. Der einzigste Opel, der mal cool war, war der Insignia. Damals das. der Verkaufsschlager war ja der Saphira. Ja. Aber soll ich mich in so ein Opel Karl reinzwängen oder wie diese Scheißdinger heißen? Oder diese. Also, das musst du auch. Also, weiß ich nicht. Naja, ist ja auch egal. Aber ich glaube, dass tatsächlich die deutschen Hersteller in den Luxusfahrzeugsegmentmarkt reinstechen. Weil du hast ja immer noch die Konkurrenz Tesla auch hier in Deutschland, ne? Ja, und Hast du nicht vergessen. Tesla wird auch immer größer und das Ganze auch noch immer schneller größer und das ist unglaublich. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass die scheiße sind. So, die haben ja irgendwas richtig gemacht, sonst würden sie nicht so groß sein. Ja, und Ja. den Mut zu haben, als ausländische Firma in Deutschland zu investieren, ja, das ist schon ein großer Schritt. Und da muss man sich als CEO schon ziemlich sicher sein, was man da tut, ne? Und ich weiß nicht, welchen Hintergedanken Herr Elon Musk da verfolgt, aber anscheinend wird es wieder was Richtiges sein. Keine Ahnung. Und der sieht ja irgendwas im deutschen beziehungsweise europäischen Markt, was er in Amerika nicht sieht. Ja, Offensichtlich. dass wir Also. so auf die Tube drücken mit unseren E-Autos und er will den Markt dann halt bedienen, ne? Ja. So, und da funktioniert das ja anders. Da ist nichts mit Zulieferer. Das nennt sich da Gigafactory und da wird alles selbst hergestellt, ne? So, Genau. und das ist ja das, was Deutschland nicht kann, auch wenn sie immer noch die beste Autobauernation ist auf der Welt. Doch. Noch, genau, das liegt nämlich noch in der Betonung, das noch. Und ich glaube, langfristig gesehen wird das Deutschland nicht mehr sein. Leider. Nö, nee, nee, Das. nee, nee. Also wie ich glaube, also es wird mit massivem Stellenabbau einhergehen. Viele Zuliefererfirmen müssen entweder versuchen, sich auf irgendwas anderes zu spezialisieren, wenn sie es nicht können. Investitionsmäßig, dann werden sie auch den Laden zumachen, das heißt noch mehr Arbeitslose. Ja. Und Also hier hat das. er jetzt erst wieder 3.000 Arbeitslose gegeben in Köln bei Ford. Und Siehst du? ja. Das ist ja jetzt gerade eine Woche her oder so, ne? War das ja. diese Woche oder letzte Woche irgendwie. Ja, und wo sollen die denn alle unterkommen? Genau, wo sollen die lange, ja, das ist schwierig. Weil wir brauchen ja nicht, ich sag's jetzt einmal so, wir brauchen ja nicht Handlanger am Fließband, sondern wir brauchen Facharbeiter. Ja. Und jemand, der jetzt 20 Jahre bei Ford gearbeitet hat, kann jetzt nicht hier bei Sartorius irgendwelche Filter herstellen. Oder zu Tesla wechseln, nach Brandenburg. Ja. Ne? Ja. Na klar, werden die bestimmt auch umgeschult und man kann ja. sich jetzt hinstellen und sagen, ey, guck mal, Tesla bietet jetzt hier über 10.000 Arbeitsplätze an, scheiß doch auf die 3.000 bei Ford, das sehe ich nicht so. Also, ja. ich meine, der Ansatz ist ja richtig, so mit Arbeitsplätze schaffen und hier und da, aber man muss ja auch gucken, was für Leute kommen da, ne? Also was für Leute gehen gerade bei Ford, ne? Sind das Ingenieure, sind das Putzkräfte oder was weiß ich, es steht ja nur da 3.000 Leute. So, oder ja, oder Leute, die am Fließband halt stehen und dann halt die selbe Arbeit 8 Stunden lang machen. Ja, genau. Und wenn da jetzt ein anderer Hersteller einen anderen Produktionsablauf hat oder ein bisschen, keine Ahnung, muss er umgeschult werden oder was weiß ich, aber das wird ja nicht die einzigste Firma sein oder bleiben. Genau, das wollte ich gerade sagen, ja, richtig. Also ja. Ich glaube, verbessere mich, wenn ich da falsch liege, Ford hat aufgrund des Verbrennerverbots ab 2035 diese Kündigungen ja ausgesprochen. Ja. Das weiß ich nicht. Genau, dann ist ja das, was ich gerade gesagt habe, genau, unwissenderweise wird schon wahr. Genau, Umstellung auf Elektroauto und dann brauchen die nicht mehr so viele Arbeitskräfte. Weil, ja, wie du schon sagtest, ein Elektroauto ist ja von den Teilen her weniger aufwendig als ein Verbrenner. So. Es geht ja noch weiter, wenn du da Werkstätten zum Beispiel. Ja, ja, aber wie viele schulen da jetzt schon um, ne? Das ist Wahnsinn. Also. Ja. Was machen eigentlich Tankstellen dann? Also ich meine, ich habe jetzt eine Shell bei uns gesehen, da gibt es jetzt 2 Schnellstarter E-Säulen, die werden gerade gebaut. Mhm. Auf der Rückseite von den normalen Verbrenner-Zapfsäulen, den herkömmlichen. Mhm. Aber wenn das jetzt so weitergeht, ich sag mal, in 10 Jahren braucht man ja nur quasi die Hälfte an fossilen Brennstoff-Zapfsäulen da. Mhm. Was machen denn Tankstellen dann? Wie überleben die denn dann? Ich meine, gut, klar, die verdienen am wenigsten am Sprit, sondern am meisten an den Nebenverkäufen. Mhm, richtig. So, aber wenn halt umso weniger tanken fahren, weil sie auch zu Hause tanken können, gerade im ländlichen Bereich wie bei mir, brauche ich auch nicht mehr zur Tankstelle fahren. Also langfristig gesehen, wenn ich Tankstellenpächter wäre oder Besitzer meinetwegen, dann würde ich tatsächlich jetzt schon auf Wasserstoff setzen. Ich würde mir Wasserstofftanks reinhauen, tatsächlich. Ja, wenn einer kommt und damit tankt. Das ist, also, das wird natürlich über die Zeit mehr werden, garantiert. Aber, ja, ich weiß nicht, sollte man als Tankstellenpächter kurzfristig oder langfristig denken? Und das ist der Punkt. Oder als, ja. Man muss ein kleiner Mini-Supermarkt wie Rewe to go werden, glaube ich. Ja, die kaufen sich da ja wirklich rein bei Aral. Wir kriegen es ja, ja praktisch live mit hier. Hexaidaria ja. unten da, die da unten im Chat noch da rumschimmt. Ach nee, siehst du gar nicht, ne? Nee. Die arbeitet ja an der Aral-Tanke und da wird auch gerade aktuell alles umgestellt auf Rewe to go. Ja, ja, haben wir auch. Und die müssen alle, aber da siehst du allein mal, was wir jetzt gerade aufgezählt haben, diese Knapp. Also es wird, also wenn es funktioniert, dann ist es tatsächlich mega krass, was jetzt gerade passiert. Ne? Also es ist ja geschichtlich gesehen, wie wir das jetzt hier gerade erleben, das Aus des Verbrenners, das ist ja, ich weiß nicht, seit wann es jetzt das Auto gibt, ich habe jetzt kein Jahr, aber das ist quasi, es ist eine geschichtliche, das geht ja in die Geschichtsbücher ein. Ja, aber so ist es ja mit vielen Sachen. Ne? Und ich bin ein Freund tatsächlich von Veränderungen und Fortschritt. Da habe ich auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Und viele stellen sich natürlich hin, zu Recht. Ich will nicht abstreiten, dass die nicht Recht haben und sagen, ja, ey, lass doch alles so, wie es ist mit dem Verbrenner, es läuft doch und so. Ja, das läuft noch, aber irgendwann wird es nicht mehr laufen und aufgrund halt schon alleine der fossilen Brennstoffe. So, die sind nun mal endlich. Selbst wenn wir das Umweltdesaster mal ausblenden würden, müssen wir trotzdem jetzt schon umdenken, weil das Öl wird uns irgendwann ausgehen, ob wir das wollen oder nicht. Ja, und, aber es dauert noch ein paar Generationen. Aber weißt du, was viel schlimmer ist? Ja. Wir importieren Gas für dreifache, vierfache an Preis. Ja. Ja. Ja. Haben aber selber, ich glaube auch hier in Niedersachsen, Gasvorkommen für einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahre. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja. In Niedersachsen? Wir haben hier Gasvorkommen. Wir müssten nur das Fracking machen. was ja so umstritten ist. Ja, ja, ja. Aber dafür zahlen wir lieber das andere Wracking machen, oder was? Das ist unsere Moralregierung. Ja, aber ich glaube, dass... Also habt doch derselbe Planeten, Rainer. Ja, richtig, na klar. Aber das Wracking löst ja wahrscheinlich Erdbeben aus, ne? Es gibt schon neuere Methoden und so weiter und so fort. Okay. Aber auf jeden Fall haben wir Gasvorkommen auf 30 Jahre. Wir kaufen aber dreifach teurere Gas aus dem Ausland ein. Und was zu Lasten von uns Bürgern geht, weil wir müssen es teuer bezahlen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da auf dem Segment muss sich auch viel ändern. Da muss sich ganz viel ändern. Also ja, es muss sich viel ändern. Die ganze Energiepolitik muss sich drehen um 180 Grad. Oder wie einst eine Politikerin sagt, 360 Grad. 360 Grad, ja, super. Ja. Wieder. Aber es ist ja so, ne? Das ist irgendwas muss auf jeden Fall passieren. Also, wie gesagt, das ist ja ähnlich wie früher. Also, wo wir kommen jetzt mal wieder auf die Firmen drauf zu sprechen, die dann eventuell pleite gehen oder mit Sicherheit pleite gehen. Nehmen wir als Beispiel IBM. IBM von der elektronischen Schreibmaschine zum Computerhersteller, ja, und mittlerweile einer der renommiertesten im Serverbereich. So, ich glaube, die haben nie das Ziel verfolgt, mal da zu stehen, wo sie heute stehen, weil die haben halt mal Schreibmaschinen gebaut, die heute niemand mehr braucht. Weißt du, was ich meine? Das ist eine Firma, die hat sich immer angepasst, sofort. Und natürlich auch, die waren mal, waren die nicht sogar schon dreimal pleite insgesamt? Aber die haben es ja dann doch irgendwie immer wieder geschafft, hochzukommen. Natürlich haben die auch Leute kündigen müssen und auch wieder einstellen müssen und das Ganze hin und her. Aber die haben es geschafft, ne? Und irgendwie da geht's. Da kommt jetzt auf das Management drauf an. Richtig. Dafür sind die da. Ja, genau. Hast du gesehen, apropos Management, hast du gesehen, was die ARD-Chefin für eine Abfindung bekommt im Monat? Ich hab's. Für eine Rente? Ich war ja gestern auf dem Lehrgang und da hatte mein Sitznachbar, hatte die Bild-Zeitung da liegen. Und da stand das ja gleich ganz groß oben drauf und da ist mir echt schlecht geworden, Alter. 18.000 und, ne? Ja, genau. Im Monat. Boah. Das ist krass. Und ich kenne diese Hintergrundgeschichte nicht. Ich habe das nur so im Augenwinkel gesehen. Die hat Scheiße gebaut, sehe ich das richtig? Ja. Ist gegangen worden, sehe ich das auch richtig? Ja. Und bekommt zur Belohnung noch 18.000 Euro im Monat. Das ist ein Skandal. Das heißt, im Grunde genommen kannst du doch schon darauf hinarbeiten, ja? Jetzt überleg dir das mal. Du bist ein junger Bengel, sind wir nicht mehr, weiß ich, aber du arbeitest auf so eine Spitze. Sind im besten Mannesalter, mein lieber Freund. Ja, wollte ich doch gerade sagen. Ja, gut. Wir arbeiten halt darauf hin, auf irgendeine Spitzenposition, bauen dann einmal kurz Scheiße und danach geht's uns gut. Sehe ich das richtig? Das ist wie ein Politiker, ne, der eine entsprechende Zeit im Parlament sitzt, dann kriegt er auch eine Abfindung. Ja. Eine monatliche Rente. Ja, das ist unglaublich. Junge, also so eine Rente hätte ich auch gerne. Also wie gesagt, ich will mich ja nicht immer nur beschweren. Es ist ja so, wir leben in einem super Land, wir haben eine super medizinische, Gesundheitswesen haben wir super, wir leben in Frieden noch. Mhm. Ich will mich ja nicht nur beschweren, aber wenn ich auf der einen Seite sehe, dass gesagt wird, wir müssen die Steuern wieder erhöhen und auf der anderen Seite sehe ich, wo das Geld überall auch rausgeballert wird seitens der Politik, das Verhältnis passt einfach nicht mehr. Und ich habe einfach Angst, dass es irgendwann bei uns hier in soziale Unruhen umschwenkt und wir dann hier kein sicheres, schönes Land mehr sind, sondern dann der Frieden hier nicht mehr gewahrt werden kann, weil entsprechende Politiker nicht mehr auf die eigene Bevölkerung achten. Meiner Meinung nach haben sie schon lange damit aufgehört. Ja, das Gefühl habe ich zumindest auch. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Politik an sich hier nur auch kein einfacher Job ist. Ne? Ich weiß, viele meckern immer drüber. Aber dazu habe ich eine Theorie. Ja, erzähl mal. Und zwar die Jahrzehnte jetzt SPD, Grün und Linke, sondern davor auch, haben die Politiker sich nur mit Alltagspolitik beschäftigen müssen. Das heißt, es gab ja keine nie großartige Änderung, die wirklich schnelles und vernünftiges beziehungsweise intelligentes Handeln erforderte, sondern wir lebten ja alle immer in demselben Trott seit Jahrzehnten. Ja, ja. Und du hast gemerkt, wie überfordert die Politik ist, als Corona kam. Ja, hast du gemerkt, Oh ja. Da hast du gemerkt, dass sie es zwar nicht aussprechen, aber du hast gemerkt, sie wissen gerade selber nicht, was sie machen sollen. Weil das war halt nicht das Standardpolitikgeschehen, sondern es war eine komplette Ausnahmesituation. Und da hast du gemerkt, darauf sind wir nicht vorbereitet. Und das Gleiche ist im Kriegsfall. Wir sind darauf nicht vorbereitet. Wir haben da Hampels da oben. Gut, Pistorius macht einen super Job als Verteidigungsminister und ist deswegen auch zu Recht aktuell gerade der beliebteste Politiker. Aber das zeigt einiges, warum er der beliebteste Politiker ist. Es ist gerade, weil es ein Politiker ist, der anscheinend weiß, was er tut. Und das ist der einzige, den wir im Moment haben. Ja, ja. Alle anderen machen nur politisches Tagesgeschäft oder lassen sich beraten und fällen daraufhin eine Entscheidung. Aber einen charismatischen, sagen wir mal, damals die Jahrhundertflut in Hamburg, Helmut Schmidt. Oha. Wie der das Katastrophenszenario geleitet hat. Ja. Guck mal, ich habe jetzt wieder gesehen bei TikTok zum Beispiel im Ahrtal, die haben immer noch nicht die Gelder, denen versprochen wurde, bla bla, aber es geht Millionen über Millionen ins Ausland, in die Türkei oder sonst irgendwo hin, aber die im Ahrtal, im eigenen Land, die Menschen dort, die Kommunen und Städte und Landkreise dort haben immer noch nicht die Gelder und müssen das selber teuer über Kredite finanzieren, weil der Bund die zugesprochenen Millionenhilfen immer noch nicht geleistet hat. Und das da fehlen krass. Das kann doch nicht sein. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass mir die in der Türkei weniger leid tun. Aber erstmal war unsere Katastrophe viel früher. Wo waren eigentlich die Hilfen aus dem Ausland für unsere Ahrtal-Leute? Nur mal nebenbei. Weiß ich nicht, ob da jetzt viel geflossen ist. Das weiß ich tatsächlich auch nicht, ne? Ja, ich auch nicht. So. Und aber unsere Regierung hat's versprochen, ist es bis jetzt nicht geleistet worden. Und zeigt bei TikTok, habe ich das gesehen. Da hatte einer aus dem Ahrtal-Förder, irgend so ein Verein da unten, die da den Aufbau machen hin und her, haben halt gesagt, dass die ganzen Städte immer noch nicht das Geld bekommen haben von der Ahrtal-Überflutung. Die zugesprochenen Gelder, das heißt, die Kommunen müssen teuer Kredite jetzt aufnehmen, was zu Lasten der Steuerzahler kommt, weil die müssen sie wieder zurückbezahlen, weil die Regierung einfach die Gelder nicht geschickt hat. Aber Gelder in der Hand nehmen und in die Türkei transferieren, das können wir dann. Ja, das geht. Das geht. In Umkehrschluss, ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde das auch nicht in Ordnung. Überhaupt und nicht. Das muss man mal so ansprechen dürfen, dass die Leute im eigenen Land irgendwie unwichtiger sind als Leute im Ausland. Ich meine, in erster Linie, es tut mir so leid, sind für die Türken verantwortlich. Das ist in der ersten Linie sind die Türken für die Türken verantwortlich. Und die Deutschen sind für die Deutschen verantwortlich, so wie die Franzosen für die Franzosen verantwortlich sind. Aber warum kriegt das unsere Regierung nicht hin, einfach mal die im Ahrtal zu helfen? Ich meine, die haben auch ihr Haus und Hof verloren. Da sind natürlich nicht in dem Ausmaß zum Glück nicht so viele umgekommen wie in der Türkei. Das ist ja eine absolute Katastrophe. Ja, absolut, ja. Aber die können einem auch wirklich leid tun, das ist so. Es ist über 50.000, also wirklich, ich will das nicht unterspielen. Da ist aber wahrscheinlich da auch in dem Bausegment da unten sehr viel schiefgelaufen. Da wurde wahrscheinlich, also habe ich irgendwo gelesen, gehört, dass da gebaut wurde, obwohl da nicht hätte so gebaut werden dürfen, wegen Erdbebengefahr und bla bla. Ja, aber ich glaube, da sind auch schon ein paar mehr Verhaftungen durchgeführt worden, ne? Genau, dann müssen die sich dann, aber es kann ja nicht sein, dass im Ahrtal nichts ankommt und in Ausland passiert eine Katastrophe und wir sind die Ersten, die da wieder was hintransferieren. Ja, ja, und das mit dem Ahrtal ist jetzt halt auch schon echt lange her und naja, das, ich glaube, da können wir uns stundenlang drüber aufregen, da wird sich so oder so nichts ändern und das ist das Schlimme, ne? Da können wir, ja, und deswegen, wir sind jetzt auch bei einer Stunde angekommen, diesmal ziehen wir eine Stunde durch. Oha, ja, sind wir schon bei einer Stunde, tatsächlich. Ja, wir sind wieder bei einer Stunde. Uiuiuiui. Das war wieder sehr, sehr politisch heute, ne? Das ist so kurz. Ja, aber wenn die Leute mal ein Thema bei uns per Instagram, bei Helden der Straße offiziell Instagram schicken würden, dann würden wir darauf auch eingehen. Ja, genau. Also, scheut euch nicht, uns anzuschreiben, ja? Also, macht das gerne und wir werden auch gerne auf eure Themen eingehen. Genau. Und bis dahin, pumpt auf jeden Fall Seite an Seite von German Truck Driver, das super Lied. Richtig, gibt's überall zu hören. Spotify, YouTube. Amazon Music, iTunes, holy Macaroni. Ja, überall, ne? Wie eine Zecke ist er, du. Meine Güte. Ja. Überall hat sich reingesneakt und reingebissen, so. Ja. Nee, gönnt euch das Lied mal. Also gerade den Text und so, super geil. Und wer so ein bisschen auf Rock steht, wird's eh mögen. So. Genau, aber genau, das Wichtigste ist halt der Text und deswegen muss eigentlich jeder LKW-Fahrer, deswegen bin ich vorhin abgekommen wegen LKW-Fahren, bla bla, das kurz abzuschließen. Mhm. Es wäre ein einfaches, dieses Lied mit der Message so zu teilen, so zu pushen, bla bla, dass vielleicht irgendwann mal es im Radio läuft, hin und her und dann vielleicht die Möglichkeit habe, die anderen kritischen Lieder für uns LKW-Fahrerinnen und Fahrer, die ich dann rausbringen werde, auch noch rausbringen zu können. Deswegen, Support ist kein Mord. Richtig, genau. So sieht's aus. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Wenn ihr das auf einem Montag hört, fahrt vorsichtig und schaltet nächsten Montag wieder ein, ja. Genau. Dann schönen Anfang in die Arbeitswoche wünsche ich euch auch und würde sagen, bis nächsten Montag. Ciao, macht's gut. Tschüss.